aus aller Welt. Deutsche Bürger haben genug von diesen Lügen und dem Betrug. Doch noch nie den Glauben an eine bessere Zeit. Für diesen Tag steht wieder bereit. Wenn die Zeit uns ruft, dann sind wir da, gemeinsam für den Sieg. Denn deutsche Skinheads sind noch da. Wenn die Zeit ist rot, dann sind wir da, gemeinsam für den Sieg. Denn deutsche Skinheads sind noch da. Die Osten sind voll, nimmt langsam überhand. Wir sind nur noch Fremde im eigenen Land. Wie soll das noch weitergehen? Man darf nicht mal mehr zu Deutschland stehen.